Jetzt Wien. Heute möchte ich Ihnen zwei Ausstellungen ans Herz legen, die aktuell in Wien zu sehen sind. Im Kunsthaus Wien die Ausstellung des New Yorker Fotografen Saul Leiter und im Wien-Museum Wiener Typen. Die Wiener Typen sind noch bis Anfang Oktober zu sehen, Saul Leiter nur mehr bis Ende Mai. Der Maler mit der Kamera. Menschen hinter angelaufenen Glasscheiben, verschwommen in Spiegeln und oftmals zur Hälfte verdeckt. Der amerikanische Maler und Pionier der Farbfotografie, Saul Leiter, durchstreifte in den 50er Jahren New York und schenkte seine Aufmerksamkeit Situationen, die viele kaum eines zweiten Blickes für würdig befunden hätten. Doch Leiter sah mehr, formte den Moment zum Stilleben und verleitet die Betrachter zum genaueren Hinschauen. Salami! Queso! Di Salamucci! Salamini! Das waren italienische Wurstverkäufer, die auf den Straßen, in Gasthäusern und bei öffentlichen Festen Salami und Käse angeboten haben. Die Salami wurde nach italienischer Art von Wiener Freischauern hergestellt. Salami! Salami! Salami Italiani! Wiener Typen, Klischees und Wirklichkeit heißt die Ausstellung im Wien-Museum und behandelt die stereotyp dargestellten Figuren der Straßenhändler und Handwerker im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Es ist so, eigentlich dieses Hausieren auf der Straße war eigentlich stark reglementiert. Die lokalen Unternehmer, die in Wien ansässig waren, wollten eigentlich verhindern, dass da zu viele Leute auf der Straße verkaufen, weil dann natürlich das eigene Geschäft zugrunde gehen würde. Das ist jetzt so ein Hausierpass, der ist von den lokalen Behörden ausgestellt worden und erst wenn man sowas gehabt hat, durfte man eigentlich lokal verkaufen. Teilweise sind da sogar Mengenangaben drinnen gestanden, also die Menge, die man verkaufen kann. Lavendelfrau und Wäschermädel, freche Schusterbuben und jüdische Hausierer, arme Musikanten und stolze Fiaker. Die Wiener Typen bis 6. Oktober im Wien-Museum. Unbedingt empfehlenswert auch die Teilnahme an einer Führung durch die Ausstellung.